Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg hat der Exekutionsmarsch der Funktionäre des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und Propagandamitarbeiter der Grundorganisationen zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdo-san begonnen. Am 20. Juli gab es vor dem Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzombo eine Veranstaltung zum Start der Exekutionsmarschgruppe. Die Teilnehmer legten zuerst an der Bronzestatue des Genossen Kim Il-sung am Siegesdenkmal Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Der Referent und Redner unterstrichen, die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdo-san, wo die Songun-Revolution begonnen und die koreanische Revolution ihre Wurzel geschlagen habe, seien die ewigen Schätze der koreanischen Revolution. Alle Angehörigen der Exekutionsmarschgruppe sollten die Erhabenheit der herausragenden Menschen von Baekdo-san und die unvergängliche Geschichte der Songun-Revolution tief studieren. Nach dieser Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer des Exekutionsmarsches das Siegesdenkmal der Schlacht von Pozzombo und den Ehrenhain der Revolutionäre in Haesan.